Ein Sprecher des Generalstabs der koreanischen Volksarmee hatte in einer Erklärung den prinzipienfesten Standpunkt der revolutionären Streitkräfte zu den unvernünftigen Atomkriegsmachenschaften der USA und Südkoreas gegen die TVRK, die über die Grenze gehen, veröffentlicht. Darüber berichteten am 22. August die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender sowie Internet-Homepages von Russland, China, Iran, Indien, Tschechien, Großbritannien, den USA und Japan.